Mein Beruf ist Modellbauer. Modelltischler hat man früher gesagt. Das heißt, dass ich ausgebildet worden bin, Gießereimodelle zu bauen für die überwiegend Dresdner Industrie. Und wir wollen es mal jetzt auf die Dresdner Industrie beziehen. Die hauptsächlich waren das Betriebe, die großen Betriebe, die also fast nicht, es sind ja viele Betriebe hier demoliert worden. Das war die Demontagen und die Russen haben aber eine Reihe von Betrieben nicht so stark demontiert, weil sie selber die noch nutzen wollten. Das ist ja bekannt aus der Flugzeugforschung und Flugzeugbau in Deutschland, dass es mit die dann nach Russland gebracht wurden oder bei der Raketentechnik. Und so war in Dresden Schwerpunkt vor allem Elektromaschinen. Das betraf das ehemalige Sachsenwerk, das betraf das Elbtalwerk in Heidenau, das betraf Trafofabrik, also früher, komme ich jetzt nicht auf den Namen. Und dann die Betriebe Kmeiglich später, die dann neu gegründet worden sind. Fakt ist, dass solche Betriebe dann auch mit Modellen ausgestattet wurden, die bei uns hergestellt wurden. Das war Material Holz? Zu der Zeit war das noch überwiegend, also fast nur Holzmodelle. Eine Besonderheit hat es gegeben beim Sachsenwerk. Es ist schon sehr zeitig festgelegt worden, dass man in Leningrad ein Motorenwerk aufbaut, die überwiegend das Sortiment vom Sachsenwerk hat. Deswegen haben wir oft Zeichnungen gehabt in russischer Sprache, wo die Modelle in doppelter Ausführung gemacht wurden. Das heißt, ein Bleibetrieb in Dresden für Sachsenwerk und eins ging nach Leningrad. Und wahrscheinlich sind auch dann deutsche Ingenieure mit dort gewesen oder Konstrukteure, die das Werk dort mit aufgebaut haben. Heute wird ja in Leningrad eine riesen Turbine gebaut, die in der größten mit, die es auf der Welt gibt. So, aber zur damaligen Zeit war das eben das Sachsenwerk. Ebenfalls in der ganzen Motorenstrecke war das Elbtalwerk. Und zum Teil Trafowerk, Koch und Stapfel in Ibischau, Koch und Stapfel hieß es damals. So, aber unser Betrieb war aber für Großmodellbau, es gab nicht viele Betriebe, die solche großen Modelle machten, sodass wir eben auch dann Betriebe wie in Magdeburg, die Krupp Grusonwerke oder in Belz, Erfurt, die große Pressen gebaut haben, Motor-, Autopressen und so weiter. Oder die Pumpenfabriken in Halle und in Görlitz, die also dann, oder dann direkte Aufträge, die in den Export gingen. Wie kann ich mich erinnern, die Schlammpumpen, also wo dann große Flüsse sauber gemacht wurden, die meinetwegen durch Kriegseinwirkung oder was weiß ich, die schiffbar gemacht werden sollten. Ja, das war also die Sache, wie ich also als Lehrling dort hauptsächlich als Helfer gemacht habe. Später dann, nachdem ich die Gesellenprüfung hatte, kriegte ich dann eigene Aufträge und da waren eben sehr oft in verschiedenen Größen die Motorengehäuse für Sachsenwerk, war eigentlich der Hauptaufwand. Ich habe dort seit 1947 bis 1956 als Modellbauer gearbeitet, hatte aber sehr großes Interesse an der Fliegerei. Damals wurde ja die GSD gegründet und dort habe ich mich, weil ich mich für die Fliegerei interessiert habe, an einer Gruppe, die neu gegründet wurde, bei den Baubetrieben beteiligt für den Werkstattunterricht. Und da ich ja nur als Holzfachmann kam, hat man mich als Werkstattleiter dort auch eingesetzt. Ich habe dann die Flugschule und die Flugbauschule in Ballenstedt besucht. Und habe nun jetzt versucht, ob ich nur auf dem Gebiet weiterarbeiten kann. Und da habe ich mich dann am TH interessiert, im Institut für Leichtbau. Das war also das spätere Institut für Luftfahrtwesen. Und dort habe ich jetzt als Modellbauer nun eine ziemlich breite Palette gehabt an Aufgaben. Zum Beispiel meine erste Aufgabe war in Start- und Landebahn für Bienen. Das war also aus Plexiglas, eine Anlage, die vor einem Bienenkorb war und wo man mit einer super Zeitlupenkamera den Start und die Landung von Bienen untersuchen konnte. Sollte nämlich zur Nebenentwicklung vom Hubschrauber sollten andere Möglichkeiten gefunden werden für Senkrechtstarter und so weiter. Und da hat man eigentlich die Biene aus der Natur als Vorbild genommen und so liefen dort solche Forschungen. Dann später habe ich dann für die Segelflugzeugbau, wie beim Professor Landmann, an den Maschinen der LA 16 und 17 mitgearbeitet. Aber dort war ich hauptsächlich verantwortlich für alles, was rund war. Denn die eigentlichen Flugzeuge wurden von Spezialisten, die Flugzeugbauer, gebaut. Und ich war ja eben eigentlich der Rundenmacher. Das ging so weit, dass dann der Auftrag kam, für die Luftfahrtindustrie in Plötzsche, für die Seitenleitwerke eine Endkappe zu bauen. Und zwar für die ersten 13 Flugzeuge, die in Plötzsche gebaut werden sollten. Und diese Endkappe wurde aus Sperrholz, aber aus vorgeformtem Sperrholz, über Formkörper, die ich einmal als Modellbauer, weil das Widerkurven waren, nach den genauen Vorgaben die Formklötze machten, über die dann ganz dünne Holzfurniere gebracht wurden, eigentlich so eingeschnitten, dass es also ungeklebt, der Kleber war ein Rüsterkleber, WMB3 hieß der damals, und mit dem wurden dann die Häute für die Endkappen gemacht. Die Innenausbauten der Endkappen waren ähnlich wie im Flugzeugbau, im Holzflugzeugbau. Man hat deswegen gemacht, weil dort in der Endkappe bestimmte Instrumente eingebaut waren, die nicht durch Metall fehlgeleitet werden durften. Also praktisch so eine Art Isolierung. Ja, nun, das war immerhin bis zur 13. Maschine, weil das so wichtig war, haben wir sogar dort manchmal in Nachtschicht arbeiten müssen, haben verkürzten Weihnachtsurlaub gehabt, weil das so wichtig war. Naja, und dann ist dann die ganze Luftfahrtindustrie in die Knie gegangen. Zu der Zeit wurde noch, zu Zeiten der TH, wurde begonnen, auf der Marschenstraße einen Windkanal zu bauen. Ein ziemlich großes Bauwerk, in Beton. Und in der Zeit der Entwicklung der Luftfahrtindustrie wurde ein Forschungszentrum der Luftfahrtindustrie gebildet. Und das bedeutete, dass die Mannschaft, die jetzt im Institut für Leichtbau oder für Flugzeugbau war, dass das geteilt wurde. Eine Hälfte unserer Mannschaft blieb an der TH und die zweite Hälfte ging dann zum Forschungszentrum der Luftfahrtindustrie. Und die übernahm jetzt den Windkanal. Und ich bekam jetzt die dankbare Aufgabe, die Messstrecke, also die Teile, die zur Messstrecke gehören, anzufertigen. Wir waren bloß eine kleine Truppe, so 4 bis 6 Kollegen. Und dort haben wir dann also erstmal die Vorbauten gemacht für die beiden 2 und 3 Meter Düsen. Die Düsen, dass man also die Teile, wo dann der Wind so stark komprimiert wurde, dass er bestimmte Geschwindigkeiten erzeugen konnte. Und dann auf der anderen Seite war dann der Auffangtrichter, eine sehr interessante Aufgabe, wo dann der Wind wieder abgefangen wurde oder gegen Stau oder Pulsieren oder was weiß ich, Schächte oder Kurven und Öffnungen erhielt, die praktisch den stauenden Wind ableiten konnten. Dann gehörte natürlich auch dazu die Montage der Umlenkecken, denn das war ja ein großes Rohr von 2 bis 8,5 Meter Durchmesser. Und der Windkanal war ein großes Rechteck und hatte immerhin eine ganz schöne Länge. Und da der Wind aber jetzt für die Forschung genau gerade kommen musste, ist er also praktisch zweimal an den Ecken umgeleitet, also geteilt praktisch worden und umgeleitet, dass er immer wieder in einen geraden Strahl kam und dass im Endeffekt auch dann ein einwandfreier gerader Strahl in die Düse und auf die Messstrecke kam. Ein paar Kollegen kriegte ich dann, die reine Tischler waren, die dann noch die Einbauten für die Messkammern bauten. Naja, nun muss ich eigentlich sagen, dass das einer meiner in meinem Leben interessantesten Aufgaben, die ich gehabt habe, war. Leider stürzte ja nun das Flugzeug 152 ab und die Luftfahrtindustrie wurde aufgelöst. Der Windkanal wurde noch fertig gemacht. Und wurde dann an die TH, an die Technische Hochschule, die inzwischen Technische Universität geworden war, übergeben. Und so arbeitet der Kanal immerhin bis heute zuverlässig, einwandfrei. Ein bisschen stolz bin ich da auch noch. So, nun war meine Zeit vorbei. Was soll ich jetzt machen? Die Luftfahrtindustrie oder das Institut hatte ja noch ein paar Abteilungen, die sich mit Messtechnik, und zwar der Schwingungs- und der akustischen Messtechnik beschäftigten. Und das war ja nun gar nicht mehr einfach. Ich wollte eigentlich als Modellbauer bleiben. Ich bin aber überzeugt worden, dass im Musterbau ja auch andere Arbeiten anfielen als bloß elektronische. Und dass man dort ein bisschen jemanden brauchte, der ein bisschen beweglich ist und so weiter. Und damit muss ich sagen, nach meiner dankbarsten Aufgabe, der Windkanal, war das eigentlich die schönste Zeit, wo ich das meiste gelernt habe, die 7 Jahre, die ich dann im Musterbau von Messelektronik, also von damals von Schwingungstechnik und Akustik war. So, und dort fehlen natürlich jetzt Arbeiten an, da war ich natürlich automatisch Betreuer für die Sachen, es waren zwar eine umfangreiche Sachen, die mit der Gießereitechnik zu tun hatten, dann mit der Gießharztechnik, da wurden auch Formen gebraucht, oder Formen für die Plasteverformung im Hygienemuseum, die ich auf den Anlagen vom Hygienemuseum oder vom Trafowerk, wo also Batteriewannen oder Abdeckkappen in Plexiglas, die Formen zu bauen waren oder dann auch zu verformen waren oder zu beschneiden dann. Ich kriegte dann noch die Aufgabe, eine kleine Spritzerei aufzubauen und dann auch meine ersten Erkenntnisse in der Blechbearbeitung für die Gehäusefertigung. Aber war immer ein bisschen was für ein Modellbauer da und man hat unheimlich viel Wissen sich aneignen können von verschiedensten Gebieten. Ja, das ging so weiter, bis wir dann Messelektronik als Großbetrieb zusammengelegt wurden. Und ich mal zeitweise Meister im Gehäusebau, also im Blechgehäusebau war, bis dann die Zusammenlegung auch der Blechnereien war und ich als Meister eigentlich dort gar keine Aufgabe mehr hatte. Und da ich einen Freundschaftsvertrag mit dem Stadtmuseum hatte und mir mein halbes Leben oder überhaupt immer sehr geschichtinteressiert war, und wir freiwillige Arbeitseinsätze im Stadtmuseum gemacht haben, vor allem bei den Weihnachtsausstellungen, hat mich der Direktor von dort überzeugt, doch als Ausstellungsgestalter und Modellbauer ins Stadtmuseum zu kommen. Das war natürlich, ich bin mit dieser Aufgabe zwar nicht reich geworden, aber es war auch eine interessante Aufgabe. Ich habe jetzt nämlich wieder völlig neues Wissensgebiet und Aufgabengebiet gehabt und habe dort nun Modelle gebaut, Ausstellungsmodelle. Oder auch Hilfsmodell, viel Bilderrahmen oder die Betreuung von dem Stadtmodell von 1930. Und dann eins der schönsten Aufgaben, und das Modell ist ja noch da, das war dann schließlich eine Nachgestaltung nach Zeichnungen und Gemälden des Birnaischen Tors mit dem Birnaischen Platz. Ja, leider ist das zurzeit nicht in der Ausstellung zu sehen. Das habe ich 5 Jahre durchgehalten und da kam ich eines schönen Tages mit dem Dr. Koblenz bei einer Exkursion über Burgen in Sachsen ins Gespräch, der einen Fotografen suchte, weil ich viel fotografierte, dachte ich, bin ein solcher. Aber da habe ich ihm gesagt, nee, das bin ich nicht, ich bin Modellbauer, und sagt, oh Gott, die gibt es ja noch seltener. Komm mal und da unterhalten wir uns mal, und schließlich hat er mich überzeugt, dass ich in der Japanische Palais als Modellbauer gegangen bin, als Modellbauer und Ausstellungstechniker. Und dort habe ich natürlich jetzt wieder ein anderes Gebiet, aber viele schöne Aufgaben gehabt. Dort habe ich dann, wie sagt man, Burgen und Wallanlagen und Vitrinen, das ganze Vitrinsystem, das neue, habe ich damals entwickeln dürfen. Und bis zur Wende, und dann nach der Wende kam ja nun eine neue Mannschaft. Die machten alles anders, da musste das das ganze Palais alles in Weiß gestrichen werden. Und dann waren eben die Holzvitrinen nicht mehr das Richtige, das musste Glas mit Winkeleisen sein. Und da habe ich meine schönen Vitrinen, die ich jahrelang dort entwickelt und gebaut habe, die habe ich dann verschrotten müssen selber mit Beil und Kreissäge. Und dort habe ich dann, wo es ging, wir hatten allerdings viel öfter eine Ausstellungsneuaufbau. Früher waren die Ausstellungen länger konzipiert. Und es ist eigentlich schade für Dresden, und das muss ich hier mal einfügen, dass wir gerade, was die ständischen Ausstellungen sind, in Dresden in der Geschichte sehr mangelhaft sind. Es gibt also über die Vorgeschichte in Dresden nur mal alle Jahrzehnte mal eine Ausstellung, die mal nur die Dresdner. Aber jeder kleine Gasthof draußen auf den Dörfern hat irgend in der Ecke einen Schrank, und da ist ein kleines Steinbeil und da ist ein Tonkrug oder sonst was, und da sind die stolz, dass die in der Vorgeschichte auch mal was zu sagen haben. In Dresden können Sie das suchen, wenn ich zufällig mal auf dem Terminplan im Palais mal über die Dresdner Archäologen was gebracht wird. Das ist natürlich bitter, das ist sehr bitter. Aber das entscheiden eben schlaue Leute. Ich hätte es nie so gemacht. So, naja, und nun bin ich inzwischen in Rente gegangen, und nun habe ich das große Glück, dass mein Sohn, ebenfalls Modellbauer, auch ein Modellbaumeister ist, auch seine ersten Jahre als Gießereimodellbauer in der Turbinenfabrik Dresden gearbeitet hat. Und aber durch die Wende war kein Bedarf mehr da. Und da hat er sich schließlich entschieden, als Architekturmodellbauer zu arbeiten. Architekturmodellbauer, das war ja noch in den 90er Jahren sehr aktuell, denn da wurde ja noch vieles geplant und vorgenommen und da wurden Modelle gebaut und so weiter und so fort. Sodass er dort mit drei Mitarbeitern gearbeitet hat in seiner neu geschaffenen Werkstatt. Aber die Aufträge kamen ihm nicht mehr so fließend. Und so ist er dann nach und nach hat er müssen seine sich verkleinern. Und heute ist es so, wenn wirklich mal ein Auftrag kommt, der ein bisschen größer ist, wie zum Beispiel das Wohngebiet in München-Schwabing oder die Dresdner Waldschlösschenbrücke oder der Tunnel vom Hauptbahnhof, das sind solche Sachen, oder die neue Konzeption für Kaditz, oder das Abwasserwerk in Kaditz. Aber das sind eben Sachen, die eben nicht so oft da sind. Und die kleineren Aufträge sind also sehr selten. Ja, das ist ein Problem, was eben und jetzt ist, um das aufrechtzuerhalten. Aber wie ich gesagt, war ein größerer Auftrag da, hat natürlich mein Sohn angerufen und Opa kannste. Und da habe ich ihm auch mal mit ausgeholfen an solchen Modellen, die im Architekturmodellbau. So, naja, nun ist es so, dass es in der Familie verbreitet ist, dass eine Enkeltochter von mir jetzt zum Studium ist als Produktdesignerin und Gestalterin, also wo sie auch mit Modellbau zu tun hat oder mit den Materialien von Modellbau. Oder dass eben meine Söhne und auch meine Enkel und auch schon der Urenkel eben bauen, Modelle bauen. Und wenn das kleine Autos sind oder kleine Burgen, die bauen Modelle. Und da muss der Opa Modellbauer stolz drauf sein, denke ich.